Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. We're coming to a verse that I love so much. Wir kommen zu einem Vers, den ich so sehr liebe. Vers 14. The mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. Die reifen Kinder Gottes sind diejenigen, die von den Impulsen des Heiligen Geistes bewegt werden. You see, many translations simply said this. Viele Übersetzungen sagen einfach Folgendes. The children of God are led by the Spirit of God. Die Kinder Gottes werden vom Geist Gottes geleitet. Which is not very well translated. Was nicht sehr gut übersetzt ist. Now, in this special instance, the Passion does a really good job. In diesem speziellen Fall übersetzt es die Passion hervorragend. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because in the original language of the Bible in the Greek, denn in der Originalsprache der Bibel im Griechischen, there were different words that are actually used to describe a child. Gibt es verschiedene Wörter, die dazu verwendet werden, ein Kind zu beschreiben? There are words that describe like a little baby kind of thing, an immature child. Es gibt Wörter, die so etwas wie ein kleines Baby beschreiben, ein unreifes Kind. Then there is a word that's used for a child that's like in the toddler age. Dann gibt es ein Wort, das ein Kind im Kleinkindalter beschreibt. But then also there is a word that describes a mature child. Dann gibt es auch ein Wort, das ein reifes Kind beschreibt. There is a difference in the maturity or an immature child. Es gibt einen Unterschied in der Reife oder Unreife eines Kindes. And in this special instance, the word for child is used for a mature child. In diesem speziellen Fall wird das Wort für Kind für ein reifes Kind verwendet. Now, a lot has been talked about maturity in Christian life. Es wird viel über Reife im christlichen Leben gelehrt. And I do understand and I even do agree that there are different things that describe maturity. Ich weiß und ich stimme sogar zu, dass es verschiedene Dinge gibt, die Reife beschreiben. Now, Hebrew talks about being a mature child of God. Der Hebräerbrief spricht darüber, ein reifes Kind Gottes zu sein. And what it looks like. Und wie es ausschaut, sich anfühlt. But here also is a description of what a mature child looks like. Aber hier ist auch eine Beschreibung, wie ein reifes Kind ausschaut. Do you know, the Bible talks about maturity almost. No, the New Testament talks about maturity almost 3 times as much as about heaven. Im Neuen Testament wird fast 3-mal so viel über die Reife gesprochen wie über den Himmel. Apart from the Book of Revelation, of course. Natürlich abgesehen vom Buch der Offenbarung. Because there heaven is mentioned all the time. Dort wird der Himmel immer erwähnt. But if you take the teachings of the New Testament, maturity seems more important than heaven. Wenn du die Lehren des Neuen Testaments nimmst, scheint Reife wichtiger als der Himmel zu sein. Heaven is simply where we go when life on this earth is over. Der Himmel ist einfach der Ort, an den wir hingehen, wenn das Leben auf dieser Erde vorbei ist. But maturity, how we live our life, is very important to God. Aber die Reife, wie wir unser Leben leben, ist für Gott sehr wichtig. So how can you know if you've actually become a mature child of God? Wie kannst du wissen, ob du ein reifes Kind Gottes geworden bist? Look at this. Schau das an. The mature children are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. Die reifen Kinder Gottes sind diejenigen, die von den Impulsen des Heiligen Geistes bewegt werden. So, if in your daily life you are moved by the impulses of your selfish nature, wenn du in deinem Alltag von den Impulsen deiner egoistischen Natur bewegt wirst, you are an immature child of God. Bist du ein unmündiges Kind Gottes. Think. Denk nach. What does an immature child of the natural look like? Wie schaut ein unreifes Kind im Natürlichen aus? A little baby. Ein kleines Baby. It only centers around itself and its needs. Ist nur auf sich selbst und seine Bedürfnisse fixiert. I'm hungry, so I just cry until mommy puts me to her breast. Ich bin hungrig, also weine ich, bis Mami mich an ihre Brust legt. I have poop in my diaper, so I just cry until mommy cleans me. Ich habe die Windeln voll, also weine ich, bis Mami mich sauber macht. I feel uncomfortable in this position, so I just cry until somebody picks me up. Ich fühle mich in dieser Lage unwohl, also weine ich, bis irgendjemand mich hochhebt. So everything a baby does in its immaturity is centered around itself and its own needs. Alles, was ein Baby in seiner Unreife tut, ist auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Now, this is part of growing up. Das gehört zum Erwachsenwerden. And this is not wrong. Und das ist nicht falsch. But if the child still acts like this at the age 6, it becomes very wrong. Aber wenn das Kind sich mit 6 Jahren immer noch so verhält, geht es in eine falsche Richtung. But many people who are adults act just like this. Aber viele Menschen, die erwachsen sind, verhalten sich genauso. Hey, I want this. I'm just gonna cry until I get it. Oh, ich will das haben. Ich werde also so lange weinen, bis dass ich es bekomme. And I throw a fit if I don't get what I want. Ich bekomme einen Anfall, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Me, man, me, me, me, me, me. Ich, mir, ich, ich, ich. This is immaturity. Das ist Unreife. Why is this immaturity? Warum ist es Unreife? Because we are not moved by ourselves. We are not moved by the impulse of the spirit, but by ourselves. Weil wir nicht von den Impulsen des Geistes, sondern von uns selber bewegt werden. So understand that. Also verstehe das. If you want to become a mature child of God, you have to stop being moved by your own selfish impulses. Wenn du ein reifes Kind Gottes werden willst, musst du aufhören, von deinen eigenen egoistischen Impulsen bewegt zu werden. You know, this does not mean that the Holy Spirit controls every single step of the way. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist jeden einzelnen Schritt deines Weges kontrolliert. It simply means that there are impulses of the Spirit of God that I'm learning to follow. Es bedeutet einfach, dass der Geist Gottes Impulse gibt und ich lerne, diesen zu folgen. Some people take this in a completely wrong way. Manche Leute verstehen das völlig falsch. They think that the Spirit of God is micromanaging every decision of their life, and that's maturity. Sie denken, dass der Geist Gottes jede einzelne Entscheidung in ihrem Leben bis ins kleinste Detail steuert, und das ist Reife. No. Nein. The Bible says that the Spirit of God is there is freedom. Die Bibel sagt, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So the Spirit of God is leading me into freedom where I can make myself mature decisions. Der Geist Gottes führt mich in Freiheit, wo ich selber reife Entscheidungen treffen kann. But maturity simply means that when there are impulses of the Spirit of God, I will simply be moved by them. Reife bedeutet, dass wenn es Impulse vom Geist Gottes gibt, ich einfach von ihnen bewegt werde. And the more I learn to be sensitive to these impulses and follow them, the more mature I will become. Und je mehr ich lerne, für diese Impulse empfänglich zu sein und ich ihnen folge, desto reifer werde ich. So, Christian maturity in this sense here, in this context, is not a complex thing. Christliche Reife ist in diesem Kontext, in diesem Sinne hier, keine komplexe Sache. It is simply you quit being moved by your own selfish impulses and learn to surrender to the impulse of the Spirit of God. Es bedeutet einfach, dass du aufhörst, dich von deinen eigenen Impulsen bewegen zu lassen und du dich den Impulsen des Geistes Gottes hingibst. He is love. Er ist Liebe. So the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Die Liebe Gottes wurde in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Think about this. Denk darüber nach. Selfishness and self-focusedness is the opposite of love. Selbstzentriertheit und Selbstbezogenheit ist das Gegenteil von Gottes Liebe. So whenever you think you should do something for yourself selfishly, immer wenn du denkst, dass du auf eigennützige Weise etwas für dich selbst tun solltest, you know that's the opposite of the impulse of the Holy Spirit. Kannst du sicher sein, dass es das Gegenteil von dem ist, was der Heilige Geist will? So why didn't you pause a little bit today? Warum hältst du heute nicht ein wenig inne and say this? Und sagst dies? Spirit of God, Geist Gottes, I want to learn to become sensitive to your impulses. Ich will lernen, für deine Impulse sensibel zu werden. So that I can become a mature child. Damit ich ein reifes Kind werden kann. See you tomorrow. Bis morgen.